Das bekannteste Stück von Jimmy Webb, MacArthur Park. Wir werden es im Laufe dieser Sendung noch in zwei weiteren Versionen hören. Eben die Originalfassung von Richard Harris. Die Songs von Jimmy Webb tauchen in vielerlei Versionen auf. Die Liste der Interpreten ist lang, sehr lang. Nick Cave, Cher, Joe Cocker, John Denver, Roberta Flack, Thelma Houston, Kenny Loggins, Die Peddlers, Nina Simone, Die Supremes, Urge Overkill, um nur einige zu nennen, die heute im Programm nicht auftauchen. Dabei ist jetzt aber Frank Sinatra, seine Version von Didn't We, im Original auch vom ersten Richard Harris Album A Tram Shining. Und ein Merkmal dieser Platte von Richard Harris ist, dass vor den einzelnen Songs immer kleine instrumentale Zwischen- bzw. Vorspiele auftauchen. Wiederkehrende Motive und Themen, die dem Ganzen einen Zusammenhalt bieten, wie man es sonst eher von klassischer Musik her kennt. Hier also jetzt zweimal Didn't We, zuerst Frank Sinatra, dann Richard Harris samt Orchestervorspiel.